WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Schockmomente. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Dramatisches erlebt haben oder etwas sehr Dramatisches erfahren haben. Also vielleicht wart ihr mal Opfer eines Verbrechens. Oder ihr hattet einen schweren Unfall oder jemand anderes hat euch eine sehr schlimme Nachricht mitgeteilt. Also, was hat euch so geschockt in eurem Leben, dass ihr sagt, das vergesse ich niemals? Schockmomente, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Marion und Marion ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Marion. Ja, hallo. Hallo Marion, schön, dass du da bist. So, du hast dich zu dem ernsten Thema Schockmomente gemeldet. Ja, mein Schockmoment ist, dass meine Mutter sich vor meinen Augen das Leben genommen hat. Vor deinen Augen? Ja, also sie hat es nicht angekündigt. Wir wohnen in einem Hause. Mhm. Ich wohne im 5. Stock. Ja. Sie wohnte im 8. Stock. Mhm. Und sie hat sich vor ihrem Ableben 2 Zigaretten noch bei mir abgeholt. Das fand ich sehr merkwürdig, weil sie eigentlich nicht geraucht hat. Mhm. Was heißt abgeholt? Sie war bei dir in der Wohnung, hat die Zigaretten genommen? Ja, sie hat dann bei mir geklingelt. Ja. Und dann ist sie wieder weggegangen. Mhm. Ich wollte sie reinbitten, sie wollte es nicht. Und dann ist sie wieder in ihren 8. Stock gegangen und auf einmal stehe ich mit meinem Lebensgefährten auf dem Balkon. Wir haben auch ein Zigarettchen geraucht und auf einmal saust was an mir vorbei. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe erst gedacht, da hat jemand einen Karton runtergeschmissen. Mhm. Das war deine Mutter. Das war kein Karton. Das war deine Mutter? Ja. Mein Gott. Wann hast du das denn realisiert oder verstanden, dass es deine Mutter ist? Das waren 2-3 Sekunden. Ich habe nur gesehen, da knallt was runter. Da hast du nach unten geguckt. Hast du deine Mutter da erkannt, als sie unten war? Ja. Das heißt, sie lag mit dem Gesicht dann nach oben. Ja. Und das war so schrecklich. Ich habe gedacht, irgendwie jemand schmeißt was runter. Und dann habe ich da gesehen, das ist meine Mutter, die hat sich umgebracht. Was hast du denn da gemacht? In dem Moment bin ich nur die Treppen runtergerannt, so schnell ich konnte. Zu ihr hin, hab noch die Hand gehalten und dann war das wie im Kino. Ich habe gesehen, sie lag da mit offenen Augen. Ich habe nur die Augen zugemacht. Mhm. Also, verstehst du, das ist wie im Kino. Ja. In dem Moment, als du runterkamst, du sagst, du hast die Hand gehalten, lebte sie dann noch? Ja. Ja. Mhm. War sie bei Bewusstsein? Ja, sie hatte sich ja vorher bei mir verabschiedet. In dem Moment, wo sie sagte, gib mir noch bitte 2 Zigarettchen. Aber mehr hat sie eben nicht gesagt. Nee. Mehr hat sie nicht gesagt. Nee. Ich habe ihr noch gesagt, komm mal rein, komm mal in die Wohnung, lass uns mal zusammensitzen. Aber, und das wollte sie nicht. Ja, aber als sie da unten lag und du die Hand gehalten hast, da konnte sie nichts mehr zu dir sagen. Nein, nein. Und wie schnell oder wann ist sie dann verstorben? Ja, ganz schnell. Ganz schnell. Hm. Das ist der achte Stock. Das ist natürlich, ist es ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebte, als sie unten ankam. War sie denn so unversehrt für dich? Oder war sie? Ja. Ja, das war ja auch das, was ich nicht verstanden habe. Da war kein Blut. Mhm. Das waren wahrscheinlich schwere innere Verletzungen. Mhm. Ja, innere Verletzungen, alles. Da kam der Notarzt und es war alles, ja. Das ist ein absoluter Schockmoment. Also schlimmer kann man es sich gar nicht denken. Ich habe es nicht glauben können. Ich habe noch ihre warme Hand gehalten und ich habe mich, wie gesagt, wie im Kino gefühlt, dass ich noch die Augen schließen können. Ja. Das war grausam. Also wie lange liegt das zurück, Marion? Das ist jetzt 5 Jahre her, aber es ist dir wie gestern. Ja. Mhm. Hast du, du hast wahrscheinlich viel mit vielen Menschen darüber gesprochen und viel darüber nachgedacht. Weißt du, warum deine Mutter das getan hat? Erstmal sich überhaupt das Leben genommen? Ich glaube schon. Ich will mal so sagen, ich respektiere es. Aber es ist trotzdem unfassbar. Das glaube ich. Aber du weißt keine konkreten Gründe. Doch. Doch. Sie war schwer krank. Körperlich oder seelisch? Körperlich und seelisch. Mhm. Hatte sie vorher dergleichen Andeutungen schon mal gemacht, dass sie müde des Lebens ist? Ja. Mhm. Mhm. Hatte sie schon mehrfach gemacht. Wie alt ist deine Mutter geworden? 80. 80. Mhm. Nun hat sie wusste ja nicht, oder glaubst du, sie wusste, dass du da stehst und das siehst? Konnte sie dich von oben sehen, dass du da stehst auf dem Balkon? Das wusste sie ganz genau, weil sie vorher ja 2 Minuten vorher bei mir war. Und ihr war klar, dass du dann auf den Balkon gehst, nachdem sie wieder gegangen ist? Ja. Also ich glaube, es war richtig abgezirkelt. Also sie wusste, dass ich da war und mein Vater war bei Freunden, der hatte Fußball geguckt. Also sie wusste, dass du da warst, aber glaubst du, dass sie wusste, dass du in genau dieser Sekunde auf dem Balkon stehen wirst und das siehst? Ich glaube ja. Dann frage ich mich spontan, warum hat deine Mutter dir das angetan? Ich glaube, sie hat es mir nicht angetan, sondern sie wollte mich als letzten Menschen dabei haben. Du hast das gar nicht als Angriff auf dich empfunden? Nee. Nein. Nee. Hast du es ihr vergeben, dass sie es so gemacht hat? Also ich glaube, sie hat eine Entscheidung getroffen. Mhm. Sie wusste genau, dass mein Vater bei Freunden Fußball geguckt hat. Mhm. Das war diese zeitliche Symbiose, wo sie sagte, 17.15 Uhr ist der Fußball zu Ende. Mhm. Und vorher muss es passiert sein. Ja, und 17.10 Uhr war sie bei mir. Dennoch nochmal die Frage, hast du es ihr vergeben, dass es so passiert ist? Hast du Verständnis für sie? Ich habe Verständnis, ja, doch. Und vergeben habe ich ihr auch. Und ich schätze es. Oh, wie soll ich das sagen? dass sie mich als letzten Menschen nochmal kontaktiert hat. Verstehe, das und wenn es nur um eine Zigarette war, die sie eigentlich nicht rauchen wollte. Wie merkwürdig mit den Zigaretten. Wie erklärst du dir das im Nachhinein? Warum hat sie die Zigaretten geholt? Na, weil sie bei meinem Vater nicht rauchen wollte. Glaubst du, dass sie die noch geraucht hat? Nee, hat sie nicht. Das weißt du genau. Ja, die lagen ja noch auf dem Küchentisch. Lagen noch da. Wie ist dein Vater mit dieser schlimmen, dramatischen Geschichte umgegangen? Das hat er überhaupt nicht verstanden. Lebt dein Vater noch? Ja. Ja. Quatsch. Nee, seit letztem Jahr lebt er auch nicht mehr. Also er hat länger gelebt als sie. Hat er es bis zum Ende, bis zu seinem Tod nicht verkraftet? Ich glaube, er hat nicht wirklich ihre Seele verstanden. Und meine Mutter war ein Seelchen von Mensch, die sich um alle anderen gekümmert hat. Die hat zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachtstag nicht nur mir und meinem Lebensgefährten, sondern Hausbewohnern und auch irgendwie anderen Menschen hat die immer ein Ständchen gebracht oder irgendwie ein... Also ein sehr guter Mensch. Ja, und irgendwann alles was Liebes hingestellt zu Ostern, ein kleines Geschenkchen. Und dann war der Moment gekommen, wo sie nicht mehr konnte. Ja. Und das konnte mein Vater nicht verkraften. Die hat sich aufgeopfert. Das muss ich mal so krass sagen. Würdest du sagen, Marion, dass du, wenn es dir auch noch ganz nahe ist, dass der Vorfall, das Unglück, würdest du dennoch sagen, dass du es für dich verarbeitet hast und deinen Frieden damit geschlossen hast? Ich habe inzwischen meinen Frieden gefunden, aber alles, was ich hinterher erfahren habe, war, dass meine Mutter sich für meinen Vater aufgeopfert hat. Und der hat es nicht zu schätzen gewusst. Und das nehme ich ihm übel. Aber das kann ich ihm nicht mehr übel nehmen, weil er nun auch verstorben ist. Verstehe. Und das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja. Marion, ich danke dir sehr, dass du uns diese Geschichte aus deinem Leben erzählt hast, was ja wirklich eine sehr gravierende Geschichte ist. Wenn du noch eine Hilfe gerne hättest, kann ich dir ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja. Möchtest du? Also meine Mutter war ein ganz, ganz lieber Mensch und ich vermisse sie immer noch. Dann machen wir das mal so. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, Marion. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit Anja. Und Anja ist 49. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anja. Ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Das vergeht gleich. Auch ich zum Thema. Schlucken von dem Gespräch vorher. Es tut mir sehr leid. Du hast auch dich gemeldet zum Thema Schockmomente. Was ist es bei dir? Ja, ich habe ganz plötzlich meine Schwester verloren. Das war 2005 im Februar. Und zwar hat sie die Diagnose erhalten, dass sie einen inoperablen Gehirntumor hat. Im Schädelbereich, man spricht im Medizinischen von bifrontal, also der hat den ganzen Schädel ausgefüllt vorne. Das sah man in den MRT-Aufnahmen. Und sie hatte vorher starke Kopfschmerzen, wochenlang schon. Und ich bin Migränepatientin und habe dann ihr zwischendurch mal Migränetabletten von mir gegeben. Die haben ihr nicht geholfen. Und da wurde ich ein bisschen stutzig und habe sie ein bisschen ausgefragt und dann rückte sie mit der Sprache raus, dass sie auch mal ohnmächtig geworden ist und da habe ich gesagt, so geht das nicht und habe sie dann zu mir mit in die Klinik, wo ich auch Patientin bin, in die Neurologie mitgenommen und dort wurde dann alles in die Wege geleitet, sodass eben auch ein MRT gemacht worden ist, was mir sehr wichtig war und da wurde dann die Diagnose eben gestellt. Wie groß war dieser Tumor? Also er war so fast eine halbe Honigmelone, also es ist ein wahnsinnig, diese Aufnahmen, diese MRT-Aufnahmen, ja, also der ganze vordere, fast so groß wie Fußball. Ja, also wie ich sage immer, ich habe das immer so an einem Beispiel einer Honigmelone festgemacht, weil der ganze Schädel war also ausgefüllt mit diesem Tumor. Das ist ja unfassbar. Das heißt, das ganze Gehirn war eingedrückt. Eingedrückt. Und das Komische daran war, also dass wir das nicht vorher gemerkt haben, eben nur diese massiven Kopfschmerzen, die sie natürlich schon belastet haben, was ich auch verstanden habe, gerade auch als Migränepatientin ja auch. Wie lange hatte sie denn diese Kopfschmerzen? Also die Kopfschmerzen hatte sie ungefähr, sie hat sich ungefähr 6 Wochen damit vorher rumgequält. Also länger nicht? Nein. Das heißt, dieser Tumor ist doch nicht innerhalb so kurzer Zeit gewachsen? Ja, also es ist schon so, dass es also eine Form von Glioblastom ist und das ist ein sehr aggressiver Tumor. Und der wächst und schnell? Und der dann schon, ja, also er wächst wohl sehr schnell. Wir haben uns im Nachhinein auch gefragt, ich wollte es natürlich auch, wie lange sie da wohl schon mit diesem Monster im Kopf, so habe ich den immer genannt, rumgelaufen ist. Also maximal vielleicht 2 Jahre oder so. Und es ist so, dass er eben dadurch, dass er im Stirnbereich gelegen hat, lag er im Wesenszentrum. Also alles das, was uns ausmacht. Mhm. Und im Nachhinein natürlich fällt einem so manches wie Schuppen von den Augen, so sagt man das ja immer. Mhm. Das heißt, sie war schon etwas wesensverändert? Sie war etwas wesensverändert. Meine Schwester war nie wütend oder so. Mhm. Und sie hat, also es war damals auch eine ganz schwierige Zeit für mich. Ich hatte mich gerade von meinem Mann getrennt und sie war so an meiner Seite und war immer für uns da. Das war sie sowieso immer. Und und dann war sie immer wütend und ich war natürlich auch sehr angespannt in dieser Situation und wir haben uns dann so in die Wolle gekriegt und ich habe mir gedacht, was ist denn was los mit ihr? Oder sie hat auch so eine Tafel Schokolade dann so innerhalb von einer Minute gegessen, wo ich immer dachte, was ist das? Und da habe ich im Nachhinein, okay, das ist auch klar, dieser Tumor, der wollte richtig was an Süßigkeiten, die essen dann waren. Und sie hat also auch massiv an Gewicht verloren, was uns auch endlich im Nachhinein auch erst so richtig bewusst war. Als diese Diagnose gestellt wurde, dass dieser wahnsinnig große Tumor in ihrem Kopf ist, das hat man ihr ja gesagt. Ja, also es war so, dass wir dann das Gespräch hatten. Sie war dann also sehr zu der Besprechung zum Hausarzt gegangen und der hat sie also postwendend sofort in die Klinik eingewiesen. Sie durfte auch nicht mehr nach Hause und ist dann ins Taxi und hat mich dann eben kontaktiert und ich habe sie dann aufgefunden auf der Bettkante sitzend und hat mir das dann gesagt und sie meinte nur zu mir, dass der Doktor zu ihr gesagt hätte, sie könnte daran sterben. Ich sag ja. Hatten die ihr auch erklärt, dass das so ein Riesentumor ist? Ja, also wir hatten Wie hat sie das denn aufgenommen? Also ich bin mir im Nachhinein nicht mehr sicher, ob sie das vielleicht dieses Ausmaß nicht mehr so erfasst hat. Aufgrund der Diagnose oder es war eben so, dass man ihr also das gesagt hat, dass es inoperabel ist und dass ihre Lebenschancen noch maximal ein Vierteljahr betragen und dass man eine Biopsie machen will, um sie einzustellen für die Chemo und die Bestrahlung und dass vielleicht zu 10% es vielleicht auch noch was anderes sein kann. Ich habe sie dann gefragt. Wie zu 10% was anderes sein? Moment. Zu 10% etwas anderes sein kann? Etwas anderes, also das war so eine Hoffnung, die man ihr noch gemacht hat, ne? Aber und ich habe sie dann gefragt, ich sage, Mensch, wie fühlst du dich denn jetzt, dass du dieses Monster da im Kopf hast? Und dann sagt sie nur zu mir, also sie weiß jetzt, was es ist und sie ist jetzt hier und ihr wird hier geholfen, hat sie gesagt. Also sie hat das fast ausgeblendet, dass sie daran sterben muss, obwohl sie es wusste? Ich weiß nicht, ich wollte mit ihr darüber danach sprechen, auch nach dieser Biopsie, also nachdem wir das hundertprozentig wissen. Ich habe einfach immer nur, mir war das schon klar, also ich bin auch nach Haus gefahren und habe dann auch, also das ist so meine Art, wahrscheinlich damit dann in dem Moment umzugehen. Ich bin auch Arzthelferin von Beruf und habe das also ganz nüchtern die Diagnose mir nochmal rausgesucht und habe mich damit beschäftigt und ich wusste es dann in dem Moment einfach schon, wie dramatisch das auch ist. Dass es dann so dramatisch gekommen ist, das habe ich natürlich auch nicht gewusst. Von Diagnose, von dieser Schockdiagnose, das war ja dann die Schocksituation für euch. Ja, im Endeffekt die erste Schocksituation, und die zweite folgte dann. Bis zu ihrem Tod, wie lange hat das gedauert? Also es war dann so, dass am Montag die Biopsie angesetzt war, die man dann auch gemacht hat und in der Nacht von Montag auf Dienstag klingelt das Telefon und das war eigentlich der absolute Schockmoment. Dann teilte man mir mit, sie wollten in die Klinik kommen. Und dann war dieser Tumor im Minutentakt gewachsen. Meine Schwester ist ins Koma gefallen. Ach. Und der hat dann die Sauerstoffzufuhr und die Blutzufuhr zum Gehirn abgetrennt. Der Arzt saß vor uns, hatte auch Tränen in den Augen und sagte dann zu uns, dass sie beschlossen haben, also sie haben diese 32-jährige Frau auf dem OP-Tisch und haben beschlossen, sie nicht mehr zu operieren, da nur der Akutzustand in dem Moment gelöst werden hätte können, aber der Tumor auf der anderen Seite ja gewachsen wäre weiter. Sie hätte nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, nicht mehr. Und der ist innerhalb von Minuten gewachsen? Ist er dann gewachsen nochmal wieder, ja. Wie lange hat deine Schwester dann noch gelebt? Ja, sie war dann, ich fragte den Arzt dann und er sagte mir dann in dem Moment, dass da alles, was meine Schwester ausmacht, ist nicht mehr da. Und dass sie eigentlich da schon dann in dem Moment letztendlich dann tot war. Sie hat dann einen Organspendeausweis und sie sollten dann noch, mir war dann wichtig, dass sie dann die Organe dann spenden kann. Das ist ja ungeheuerlich, diese wie rasant das war, ja, von Diagnose bis... Ja, es war wie ein, ich sage immer, wie ein Wimpernschlag. Also das Leben war zu Ende. Mhm. Und so jung, dann, so jung. Ja, ja. Du sagst, es gab die Organspende. Mhm. Das ist ja bisweilen dann schwierig für die Angehörigen, was den Abschied anbelangt. Wie habt ihr das gemacht? Das war ganz furchtbar. Also es war so, dass sie dann davon Abstand genommen haben, da das ein zentraleigener Tumor ist, dieses Glioblastom. Mhm. Und man dann beschlossen hat, die Organspende nicht mehr zu machen. Ach so. Und dann ist es so, also sie hat dann praktisch noch einen Tag, ich habe sie dann besucht. Also es war auch so, dass sie nach der Biopsie war sie auch nochmal wieder aufgewacht, also den späten Abend. Da habe ich sie auch noch einmal sehen können. Mhm. Mit meiner Mutter zusammen und wir haben auch noch gesagt, dass wir uns lieb haben und dann war sie eben ja dann, 2 Stunden später war dann, dass sie dann eben in dieses Koma fiel. Und sie lag dann dort und es war dann so, dass sie, als würde sie schlafen, nicht? Also man hat mir das doch so erklärt, sie hat ja auch noch so Reaktionen, das kommt ja durch die Beatmungsgeräte und so. Einen Tag noch. Einen Tag noch, genau. Und dann, ja, das war für mich so, ich bin also gegangen, wie ich den Tag vorher letztendlich auch gegangen bin. Also es war so, ich hätte da bleiben können, ich bin auch bis abends habe ich an dem Bett da noch gesessen und bin dann aufgestanden und wollte eigentlich nicht gehen. Also ich wollte letztendlich das alles mitmachen. Ich wollte dabei bleiben und wollte sie waschen und man hat mir das nicht zugetraut und man hat gesagt, ja, aber sie ist dann gestorben, als du nicht mehr da warst. Nein, sie ist gestorben, ist sie letztendlich schon in dem Moment, wo sie war schon hirntot, weil der Arzt ja auch schon sagte, also alles, was ihre Schwester ausmacht, ist nicht mehr da. Also natürlich. Da war sie letztendlich schon tot. Aber also biologisch war, tot war biologisch sie dann später. Tot, ja. Also doch eigentlich 3 Tage, kann man so sagen, hat sie noch gelebt. Und es gab dann keine Organspende. Nein, das hat man nicht mehr gemacht dann. Das heißt, so richtig verabschieden konntest du dich von ihr? Ich bis heute nicht klarkommen mit, weil ich von diesem Krankenbett, ich sehe sie da immer noch liegen, als man sagt immer, die Zeit heilt Wunden. Was ich dazu nur sagen kann, das stimmt nicht. Die Abstände werden größer. Mhm. Also das ist so, dass man, so wie jetzt zum Beispiel, das ist, als wäre es gestern gewesen. Ich sehe noch jede Pore ihrer Haut, also wäre ich ganz dicht noch neben ihrem Krankenbett. Ich glaube das auch nicht, dass dieser Spruch stimmt, die Zeit halt alle Wunden. Die Zeit verändert die Wunden vielleicht etwas, aber es gibt Wunden, die kann auch keine Zeit heilen. Nein, ganz genau. Deshalb möchte ich dir unbedingt jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, Anja. Ja, danke, Domian. Das mache ich sehr gerne und danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute und hoffentlich können wir dir gleich noch ein bisschen weiterhelfen. Ja, okay. Und ich wollte dir sagen, du machst eine ganz tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Du legst bitte auf und wir melden uns. Ja, okay, danke dir. Alles Gute. Dir. Tschüss. Tschüss, danke. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben oder zufällig vorbeizappen, wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Schockmomente. Und ich möchte mich gerne mit euch über Momente in eurem Leben unterhalten, die euch wirklich umgehauen haben. Wir haben ja gerade schon 3 Beispiele gehört. Momente, die ihr nie in eurem Leben mehr vergessen werdet. Momente großer Angst, Verzweiflung, Momente großen Schreckens. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht weiter mit Walter und Walter ist 53. Hallo Walter. Ja, hallo Domian. Was für ein Moment ist es bei dir? Ja, ein schrecklicher Moment. Es war 1990. Mhm. Mir waren drei Motorradfahrer, also vier mit mir. Mhm. Ja, wir sind in Karlsruhe, die alte Kriegsstraße gefahren. Und es war so 80, 100 Meter vor der Kreuzung. Hab mich schon eingeordnet gehabt und rechts von mir. Es war kein Gehweg, es sind lauter Gebüsche gewesen. Mhm. Ja, und auf den Blitzmoment saust ein Junge raus. Ich wollte den Kleinen nicht verwischen. Reißt das Lenkrad rum und verwischen mit dem Hinterrad. Und sehe noch, wie er auf der Gegenfahrbahn überfliegt und davon noch im Auto erfasst wird. Also verwischen und heißt, du erwischt ihn? Ja, ich habe ihn erwischt, aber ja, mit dem Hinterteil vom Motorrad, weil sich das Motorrad quergestellt hat. Mhm. Ich bin so an, also es war kein Gehweg da, es war aber eine Bordsteinkante da. Mhm. Und weil ich so eine lange Gabel gehabt habe am Motorrad, hat sich das Motorrad hinten hochgestellt. Ja. Und mit dem Hinterrad, mit der Seite, habe ich das Kind verwischt. Und ist dann auf die Gegenfahrbahn geflogen und ist dann von einem entgegenkommenden Auto, was auf der anderen Fahrbahn gefahren ist, erfasst worden. Das hast du gesehen? Ja, das war so Blitz. Das ist so schnell gegangen. Das Kind ist erfasst worden, ist es überfahren worden? Ja, das ist geflogen. Ich habe das Kind noch durch die Luft fliegen sehen. Ich habe dann meinen Freund an mir vorbeifliegen sehe. Mhm. Das ist alles eine Sekunde Ding gewesen. Das ist so schnell gegangen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ist das Kind ums Leben gekommen? Ja, richtig. Ja. Mhm. Und mein Freund. Und dein Freund auch? Ja. Wie ist das mit dem Freund passiert? Mein Freund ist halt laut Richter und Gutachter, er wär selber schuld gewesen, weil er den Abstand nicht eingehalten hat. Und durch das ist er auf mein Motorrad drauf und ist dann über mich und über alle drüber geflogen. Der war weiter weggelegen wie ich und hat sich das Knie gebrochen dabei. Ach du Gott. Ja. Du warst unverletzt? Ich war schwer verletzt. Ach, du warst schwer verletzt auch? Ja. Durch den Aufprall deines Freundes? Ich habe ja nicht nur durch den Aufprall, auch durch das Kind, durch das Fliegen auf die Straße. Mhm. Ich bin dann auch mit dem Kopf, ich habe einen Helm aufgehabt, der Helm hat ein Loch gehabt. Mhm. Sage mal, ich habe den jahrelang gehabt, den Helm haben irgendwann entsorgt, haben den wieder reingestellt gehabt, der hat so groß ein Loch gehabt wie ein Tennisball, so rund, und das ganze Plastik, das Styropor innen drin hat man gesehen von dem Helm, und ich bin froh, dass ich an dem Tag den Helm aufgezogen habe, weil ich habe mir den morgens gekauft, ich habe normalerweise immer so einen Jethelm getragen, ja, sonst wäre ich auch tot gewesen, ne, weil der genau am Hinterkopf war. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja erstaunlich. Du warst, das war mir gerade am Anfang gar nicht so klar, du warst ja dann wirklich auch, du hattest dich auch durch die Luft gewirbelt durch das Kind. Ja. Und warst dann schwer verletzt dadurch schon und dann durch deinen Freund. Und trotzdem hast du das mit dem Kind alles noch gesehen und wahrgenommen. Was passierte auf der anderen Seite? Richtig, ich habe das alles noch wahrgenommen und dann vor allem war ich halt bewusstlos, ne? Durch die Brüche, wo ich gehabt habe, ich habe mehrere Brüche gehabt, ich habe mir das Becken gebrochen, ich habe mir am rechten Fuß, kann man sich so vorstellen, der Knochen durch die Wade geschoben und oben ins Gesäß rein. Ne? Ich habe das alles wahrgenommen und dann war halt auf einmal, ich wollte aufstehen, ich wollte dauernd aufstehen und wollte helfen. Ja, das hört man so oft von Schwerverletzten, die dann aufstehen wollen und die können natürlich nicht aufstehen. Ja, und dann war die Formel, wie will ich das beschreiben, dir wird's kalt, schlecht und dann waren die Lichter aus, sage ich einmal. Mhm. Und nochmal, wie alt war das Kind? Das Kind war 6 Jahre. 6 Jahre, das kam einfach so aus dem Gebüsch geschossen auf die Straße. Waren 3 Kinder eigentlich, ne? Ich habe dann später sind die anderen noch rübergerannt auf die andere Seite und sind dann da stehen geblieben und hinzugeguckt, wie halt Kinder so sind, und die waren auch schockiert dann. Mhm. Ne? Jetzt trägt ja in dem Sinne niemand Schuld an diesem Unglück. Nee, absolut nicht. Niemand. Vielleicht wäre das Leben deines Freundes erhalten geblieben, wenn er den Abstand gehalten hätte. Ja, aber man weiß es nicht. Sorry. Du trägst auf jeden Fall null Schuld. Dennoch ist so etwas Furchtbares passiert. Wie bist du dann danach damit umgegangen? Ach Gott, ich habe jahrelang, ich habe eigentlich Vorhin bin ich gefragt worden, ob ich noch Probleme habe damit oder ob ich mit meinem Gewissen. Ich denke immer wieder dran, sagen wir mal so, das Gespräch kommt immer wieder hoch, bei Freunden, bei Bekannten. Man schwätzt beim Geburtstag von meinem Freund, kommt das ganze Thema wieder hoch. Und ja, wenn ich meine Kinder sehe, Kinder überhaupt, wenn ich mit dem Auto fahre, sitzen Leute neben mir und ich fahre dann und ich sehe, ich habe eine Sicht, also ich sehe Kinder, die sehen auch nachher, wo mir, neben mir sitzen, da hinter mir, die sehen die gar nicht. Warum, was machst du jetzt langsam, sage die, da vorne spiele zwei. Nicht, dass die zwischen den Autos durchkommen oder so. Ne? Verstehe. Ja, gab es denn bei dir damals dann, als du ein bisschen mehr dann wieder zu Verstand kamst und etwas gesunder würdest, auch eine gewisse Aggression oder einen Zorn auf deinen Freund, dass er sich nicht wahrscheinlich optimal verhalten hat? Nee, absolut nicht. Wie siehst du es denn? Hat er sich wirklich nicht optimal verhalten? Vom Ding her, laut Richtergutachter, hätte er, wenn er den richtigen Abstand eingehalten hätte, sagt man mal, wäre er vielleicht noch am Leben. Mhm. Oder wäre vielleicht leichter reingefahren, sagt man mal. Na, aber schnell kann er ja auch nicht gewesen sein. Mhm. Das Gutachter hat 38 km/h festgestellt, 50 hätte ich fahren dürfen. Ja. Das Ganze ist ja letztendlich, weil ich ja auch probiert habe, irgendwie zu meinem Geld zu kommen und mein Recht eigentlich, ne, den Schaden, was ich gerade habe, ich habe ja heute noch Probleme. Ne? Und da wollte ich ja auch gucken, dass ich da was kriege. Ne? Und das ist ja über drei Instanzen gegangen vom Gericht. Ne? Hast du denn bis jetzt noch nichts? Hast du nichts bekommen bis heute? Nee, ich kann dir das ganz kurz erklären. Erste Instanz hat es geheißen 50% vor Gericht vom Schaden von allem. So, mein Rechtsanwalt wollte das nicht mitmachen. Ich habe auch gedacht, nee, eigentlich für das, dass ich nichts kann, ist das eigentlich zu wenig, den ganzen Schaden, wo ich habe, die ganze Schmerzen, wo ich gehabt habe. Natürlich Schade ums Kind und Schade um meinen Freund. Aber wir reden jetzt um den Schaden, den du also erstmal materiell hattest und auch das Stichwort Schmerzensgeld. Ja. So, und dann ist das, da habe ich 50% zugesprochen bekommen. Dann ist aber die Versicherung, jetzt der kleine Junge, wo ums Leben gekommen ist, der war versichert bei den Pflegeeltern. So, übers Jugendamt und noch einmal über seine Eltern direkt. So, jetzt haben die sich zusammengeschlossen und haben gesagt, nee, wir gehen, also denen ihren Anwalt, wir gehen in die nächste Instanz und wir wollen die 50% nicht bezahlen. Mein Anwalt hat gesagt, nee, machen wir nicht, wir gehen auch in die nächste Instanz. So, dann habe ich in der zweiten Instanz, habe ich dann 81%, komische Zahl, habe ich aber zugesprochen bekommen, wollte mir annehmen. Weil jeder Motorradfahrer tragt 25% Betriebsgefahr. So, ob er schuld ist jetzt oder nicht. Geht's noch weiter? Ist es bei den 81% geblieben? Nein, eben nicht. Jetzt hat sich die Versicherung von dem Junge, haben sich nochmal zusammengemacht und gesagt, nee, wird nicht gezahlt, machen wir nicht, wir gehen in die nächste Instanz. Und mein Anwalt hat gesagt, gehen wir halt eben mit, weil uns bleibt nichts anderes übrig. Ich erinnere mal kurz nochmal daran, der Unfall war 1990. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und dann war es so, dass meine Versicherung, namens darf man ja nicht sagen, gesagt hat, nee, Herr Beffert, mir zahlt es nicht, wenn Sie in die nächste, also in die dritte Instanz gehen wollen. Nein, mir gesagt, dann zahle ich es halt eben selber. Ich will mein Recht haben. Ja. So, jetzt machen wir es mal kurz. Was ist bis heute rausgekommen? Ja, der Richter hat in der dritten Instanz gesagt, Kinder in diesem Alter kann man nicht so beaufsichtigen, da sie schon einen seelischen Schaden von sich tragen würden. Das heißt im Klartext, du kriegst alles kein Geld. Alles abgesprochen. Und alles wann war jetzt dieser letztendliche Richterspruch? In welchem Jahr? 1992. Ach so. Ich dachte jetzt, das hätte sich bis heute hingezogen. Nee, das war 1992. Ich verstehe. Das war zwei Jahre später. Okay. Ja, und Du hast gerade gesagt, das Kind war bei Pflegeeltern. Ja. Hast du mit den Pflegeeltern mal irgendwie Kontakt gehabt? Natürlich, nach dem Krankenhaus, alles, was mir halt eben leid tut und, ne? Wie haben die sich dir gegenüber verhalten? Ja, ich wollte jetzt bloß Profit rausholen und so haben sie gesagt, ne? Aber um das ist mir es nicht gegangen, ne? ich habe mir Vorwürfe gemacht, ich wollte eigentlich das Motorrad später abholen und ja, dann konnte ich es nicht abwarten. Das war jetzt meine Vorwürfe von mir selber. Warum wollte ich da nachfahren jetzt? Na, ich hätte eine Stunde später fahren können. Ja gut, aber das ist müßig. Hätte eine Stunde später fahren können. Bist du 38 gefahren oder dein Freund? Ich bin 38 gefahren, das hat auch der Gutachter festgestellt. Und dein Freund auch so in der Richtung? Mein Freund müsste so in der Richtung auch gefahren sein, der war hinter mir. Ne? Hast du nach diesem furchtbaren Unglück nochmal irgendwann Motorrad angefasst? Nein, ich bin nicht mehr gefahren, bis heute nicht mehr. Wird das auch so bleiben? Ja, das bleibt auch so. Das bleibt auch so. Ich habe lange, ich war in psychosomatischer Behandlung, ich habe heute noch einen Psychologe. Ich habe Träume gehabt, ich bin auf der Straße gestanden mit gespreizten Händen und sehe mich selber auf mich zukommen. Ja. Und dann wird man wach, ist schweißgebadet. Ja, klar. Und kann nicht mehr schlafen. Ja. Walter, du sagst, dass du in psychologischer Beratung bist. Ich bin heute noch in Behandlung. Du bist gut betreut. Ja. Ja. Sonst könnte ich auch nicht drüber sprechen. Ich habe lange Probleme gehabt. Glaube ich. Ich habe lang Probleme gehabt. Ich gucke auch immer deine Sendung. Ja. Dann danke ich dir auch sehr herzlich, dass du uns von diesem dunklen Moment deines Lebens erzählt hast. Da wird mir auch begleitet, bis ich in die Kiste gehe, sage ich mal. Das glaube ich. Das geht allen, glaube ich, so, die heute anrufen und je nachdem, was sie erzählen. Da bin ich sicher. Ich danke dir vielmals, Walter, und alles Gute von Herzen. Ich danke dir auch. Gerne. Mach tschüss. Eine gute Sendung. Dankeschön. Dein Team auch. Gute Grüße. Dankeschön. Ich richte dich gerne aus. Tschüss. So, 1:37 haben wir gleich und es geht weiter mit der Uschi. Und Uschi ist 64. Guten Morgen, Uschi. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Uschi. Ja, ich habe auch eine sehr grave Geschichte zu berichten, die zwar auch schon 20 Jahre her ist, aber so gruselig, dass sie mir noch heute die Nackenhaare hochstellt. Erzähl sie mal. Ich fahre mit einem Auto eine Verbindungsstraße im Taunus, die zwar schon bekannt war und auch von vielen Insidern, die hier wohnen, benutzt wird oder wurde, die nicht ganz offiziell war, sehr schmal, geteert und wollte nach Hause. Es war abends spät, Scheinwerfer an. Ich fahre, denke an nichts Böses und sehe plötzlich im Scheinwerferkegel vor mir ein Fahrrad auf dem Weg liegen. Halte an, lass den Motor laufen, weil die Scheinwerfer leuchten sollten. Du sahst keinen Menschen liegen? Nein. Nur ein Fahrrad? Nur ein Fahrrad. Halte an, lass den Motor laufen, steige aus. Damals hatte ich noch kein Handy, es gab es schon, aber ich hatte noch keins vor 20 Jahren. Ja. Und dachte, da ist jemand gestürzt, du musst helfen. Ja, erste Gedanke. Ja. Geh hin, gucke rechts vor mir, nichts, sehe nichts, gar nichts. Merkwürdig. Geh zurück, steig ein, zieh die Tür zu und fahr im Bogen an diesem Fahrrad vorbei nach Hause. Erzähl das meinem Mann und der sagt, du, das ist aber merkwürdig. Vielleicht hast du was übersehen, vielleicht ist der in den Graben oder ist wirklich, hat sich wohin geschleppt. Da ist jemand gestürzt, das müssen wir der Polizei erzählen. Ja. Polizei angerufen, nein, da müssen sie kommen. Ich nehme an, die hatten irgendwo die Idee, dass ich den vielleicht angefahren hätte. Ah, ja. Bin also hin, hab alles erzählt, Uhrzeit, Datum, aufgeschrieben, unterschrieben, Meldung gemacht, wie auch immer. Will mich verabschieden, gehe, drehe mich um und der Polizist sagt, Moment, stopp, haben Sie sich verletzt? Sie haben hier auf der linken Schulter Blut. Amande. Ach. Nee. Dann ist der mit raus, ich nehme an, der wollte auch gucken, ob an meinem Auto irgendwas, eine Beule oder was ist. Aber du hattest tatsächlich Blut am Mantel? Ich hatte Blut am Mantel. Auf der linken Schulter hatte kein Mensch vorher gesehen. Und du konntest hier auch keinen Reim drauf machen? Nein. Wir gehen zum Auto, der geht um das Auto rum, ich mache die Autotür auf und da liegt hinter meinem Sitz auf dem Boden 3 abgerissene Finger. Nein. Also die Rekonstruktion war just in dem Moment, wo ich zurück ins Auto bin und habe die Wagentür zugezogen und wollte wegfahren oder bin weggefahren, muss jemand in diese Tür gefasst haben. Das ist unfassbar. Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Welches Schicksal ich da entgangen bin, das war der Bruchteil von Sekunden. Man weiß es bis heute nicht. Die Finger sind im Glas in der Asservatenkammer. Die Krankenhäuser wurden alle rundum informiert und gebeten, Meldung zu machen, wenn jemand kommt mit abgerissenen. Es waren Männerfinger, eindeutig. Man sah es auch an den Fingernägeln. Das ist aber gruselig. Das ist nicht nur gruselig, das ist makaber. Und das heißt, nicht zu wissen, wer wollte da was von mir und wem bin ich da entgangen. Genau, du warst ein Zufall. Da hätte auch jemand anders kommen können. Natürlich. Ja, du warst ein Zufall. Na klar. Also, das war eindeutig eine Falle, dass das Fahrrad da lag. Ja. Ist ja unfassbar. Aber wie kam jetzt das Blut oben an deine Schulter, wenn die Finger da... Ich nehme an, man sitzt ja direkt an der Tür. Das war so mit zwei Türen ein Auto. Mhm. Also keine vier, sondern zwei. Mhm. Das muss gespritzt sein. Ist ja unfassbar. Ja. Ist das gruselig? Das ist wirklich gruselig. Das war der Bruchteil von ein paar Sekunden, wo ich irgendwas Schlimmes erlebt, noch Schlimmeres erlebt hatte. Da hat dein Engel dich in der letzten Sekunde... war Bruchteil. Ja, hatte dich weggezogen. Und dass der Motor gelaufen ist, war auch gut. Und, wenn du... Man verriegelt ja nicht direkt die Tür, wenn man dann einsteigt. Ja, ja, das sollte man schon in so einer... Ja, also, nur heute bin ich auch ja, schon. Ja, klar. Ja. Heute würde ich nie aussteigen, würde mein Handy nehmen und anrufen. Würde Polizei anrufen. Ja, du darfst auf keinen Fall aussteigen, wenn so etwas passiert. Eher. Und wenn du so im Nachhinein dann versucht hast, dich nochmal genau zu erinnern... Ist dir doch noch irgendwas aufgefallen, dass du irgendwie einen Schatten noch gemerkt hast? Gar nichts. Gar nichts. Auch kein seltsames Geräusch? Also keine beleuchtete Straße. Das ist, Feld auf der einen Seite, Wald auf der anderen. Der muss von schräg hinten gekommen sein, muss genau in die Tür gefasst haben mit der linken Hand. Aber dass der dann keinen Brüll getan hat, das muss dem doch unfassbar wehgetan haben. Vielleicht war das auch ein Schock bei ihm. Ich weiß es doch nicht. Ich konnte ihn doch nie fragen. Aber dann hast du wirklich voll Schmackes die Tür zugeknallt, ja, klar. Ne? Ja. Mann. Und bin direkt losgefahren, weil der Motor lief. Du bist direkt losgefahren? Ja. Sonst hätte er doch irgendwas machen können vielleicht. Ja. Aber vielleicht auch nicht, weil der Schock so groß war durch keine die Schmerzen. Ahnung. Wir werden ihn nie fragen. Hat man denn dann vor Ort, die Polizei ist ja sicher da noch hingefahren, hat man da noch Blutspuren auf das dem... Das haben sie mir nicht erzählt. Sie haben nur gesagt, es wäre kein Fahrrad mehr da gewesen. Und die Krankenhäuser hätten auch niemand behandelt mit abgerissenen Fingern. Wahnsinn. Also keine Ahnung, was mit dem Mensch passiert ist. Wahnsinn. Und dieses Ungewisse, das ist das... Wow. Mhm. Ja, wenn man den noch gefasst hätte und hätte vielleicht rauskriegen können, was er wollte. Mhm. Ja, es ist völlig diffus. Der wusste ja auch gar nicht, wer da anhält. Hätte auch einen Mann anhalten können. Ich oder habe keine Ahnung. Es ist alles, man tappt komplett im Nebel. Ja, genau. Vielleicht waren vor mir auch schon zwei Männer da, die auch weitergefahren sind. Mhm. Ich weiß es doch nicht. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis die Polizei das dann auch alles so geglaubt hat? Gab es da noch irgendwie Zweifel bei denen? Nein, an meinem Auto war nichts, gar nichts, kein Kratzerchen, gar nichts. Und ich meine, warum sollten Finger in meinem Auto liegen, wenn ich den Mann angefahren hätte? Ja, ja, natürlich. Die Finger waren letztendlich das Indiz dafür, dass... Keine Frage. Ja. Das ist ja wirklich... Makaber. Extrem gruselig. Das ist makaber. Wie lange hast du gebraucht, um dich davon zu erholen? Und was heißt erholen? Ja. Ja. Man denkt darüber nach, dass wenn und ob und überlegt und stellt gedanklich an und Es überwiegt dann natürlich auch noch, wenn man daran denkt, dass die Freude des. Dankeschön, lieber Gott. Genau, das überwiegt eigentlich. Ja. Aber daraus hast du gelernt, dass du bei Nacht niemals mehr aussteigst, wenn. Ich fahre auch nie, seit der Zeit nie wieder auf Raststätten an der Autobahn, die nicht, also die kein Imbiss oder sowas haben, diese einfachen. Genau, sollte man auch nicht machen. Genau, ja. Niemals. Ja, ja. Und wirklich heute in Zeiten der Mobiltelefone kann man, wenn man sowas merkwürdig sieht, immer anrufen. Ich würde jetzt anrufen, sagen, genau. Hier ist was merkwürdig und nee, würde ich mal aussteigen. Mann, Uschi. Auch wenn da jemand liegt, nicht. Würde ich nicht aussteigen. Nein, ich auch nicht. Also, schlimm. Ja, ist schlimm. Aber wenn man sofort anruft, kann man dann halt auch das Beste noch machen, was zu tun ist. Ja, das ist ich beglückwünsche sehr deinen Schutzengel. Ich habe dich auch gut bedankt. Der hat gute Arbeit geleistet. Der war ausgeschlafen an dem Tag. Der war gut dabei. Boah. Ja, Bruchteile. Manchmal sind es Bruchteile. Absolut. Ich danke für deine Geschichte. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Pass auf dich auf. Ja, mach. Tschüss. Tschüss. Mann, das ist ja hier wie im Horror-Thriller. Jetzt geht's weiter mit dem Gregor. Gregor ist 32. Guten Morgen, Gregor. Guten Morgen, Domian. Ja. Gregor, hallo, grüße dich. Hi. Was ist dir Dramatisches passiert? Dramatisch ist die Situation gewesen, damals, als ich erfahren habe, dass meine Mutter nicht meine Mutter, also dass mein Vater nicht mein Vater ist. So. Dass dein Vater nicht dein Vater ist. Dass dein Vater nicht dein Vater ist. Genau, meine Mutter mich eigentlich schon jahrelang belogen hatte und die ganze Familie eigentlich belogen hat. Ja. Das war der dramatische Moment. Wie alt warst du, als du das erfahren hast? Da war ich 18. 18 in der Berufsschule. Schon 18? Schon 18, ja. Eigentlich gefestigt, aber man muss sagen, also mich hat das echt reingerissen. Mhm. Wie hast du das denn erfahren? Wie die Jungfrau zum Pferd, einen ganz banalen Bluttest gemacht. Aber, erzähl mal was. In der Berufsschule. Und durch diesen Bluttest hast du dann Blutspinnausweis bekommen, mit dem bin ich dann nach Hause marschiert, eigentlich freudig, in der Hoffnung, dass ich anderen Menschen was Gutes tun kann, und legte ihn dann auf den Tisch. Mein Vater war zu Hause. Mhm. Und in dem Moment ist mein Vater ein bisschen erblasst, als er gesehen hat, dass die Blutgruppen nicht übereinstimmen. Ich muss mal ganz blöd fragen, müssen die übereinstimmen? Nee. Bei Vater und Sohn. Naja, also nach Adam Riese gibt's ja nur ein paar Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Naja, es sollte schon zwischen, also wenn der Vater A ist und die Mutter B, sollte schon AB rauskommen. Und, ach so, keine Ahnung. In dem Moment war es dann schon klar gewesen, dass, also ihm war es klar, mir eigentlich weniger, dass das nicht hinhauen kann. Ja gut, ihm war es klar, dir war es nicht klar. Und wie hat er sich dann geäußert und hat das ausgesprochen? Mir war es nicht klar. In dem Moment war es so gewesen, er meinte dann, er ist ein ziemlich klar strukturierter Mensch. Er hat das dann natürlich erstmal so hingenommen. Wir haben uns dann erstmal so verabschiedet. Und er hat das dann erstmal mit ihr, sie haben das dann erstmal zusammen irgendwie ausgekaspert. Es war dann so gewesen, sie waren dann verkracht, also meine Mutter war dann weg. Mhm. Ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter war weg. Und mein Vater meinte halt, sie haben sich gestritten. Mhm. Wegen einer Feier. Also das war dann ein paar Tage nach dem Blut, in der Blutgeschichte. Richtig, genau. Mhm. Also haben sie mich dann, im Nachhinein kann ich dann so feststellen, sie haben mich ausgespielt, ne? Sie haben dich ausgespielt? Ausgespielt, ja. Also mir hat dann, also von Vaterseite kamen dann natürlich Geschichten zu Ohren, die natürlich alles nicht, also sie wollten halt die heilige Familie, wollten sie natürlich erhalten. Na, aber wie war das? Hat er denn dann klar zu dir gesagt, ich bin nicht dein Vater? Nachdem es nicht mehr ging, muss er das tun, ja, genau. Mhm. Und da war er aber allein und die Mutter war nicht da? Richtig, genau. Die Mutter war bei ihrer Freundin, also genau. Und er hat mich dann reingebeten, hat auch gesagt, setz dich hin, ich muss dir jetzt was sagen. Mhm. Und dann war das für uns klar und in dem Moment waren wir auch allein. Trotzdem war also der große Schockmoment eigentlich der gewesen, dass dieses Urvertrauen halt, was der Sohn zur Mutter hat, ist total zersprungen in dem Moment. Das war ich. Mhm. Und das ist bis heute, ich bin jetzt 32, ich habe es bis jetzt, muss ich sagen, ich habe es immer noch nicht verkraftet. Hat man dir denn gesagt, wer dein Vater ist? Also es ist so, meine Eltern sind in der alten DDR groß geworden und da ist ein großer Denkmantel darüber und es ist bisher immer so gewesen, immer wenn ich den Anlauf genommen habe, dort irgendeine Einigung oder irgendeine, also ich wollte diese Mauern sprengen im Prinzip und habe immer sehr viele Fragen gestellt. Das hat meine Mutter psychisch sehr mitgenommen. Die hatte dann auch richtig körperliche... So viele Fragen müssen da nicht gestellt werden. Da gibt es nur eine Frage, wer ist mein Vater? Richtig. Also im Prinzip, ich weiß, wie er heißt. Ich weiß, wo er wohnt. Hat sie gesagt. Sie hat nie wirklich zugegeben, sie hat schon gesagt, wer es ist, ja, wo der wohnt und wie er heißt. Aber einen richtigen Kontakt zu ihm habe ich noch nie bekommen. Und ich habe es von meiner Seite her, habe ich es probiert. Mhm. Es führt den Weg da rein und bis jetzt weiß ich immer noch nicht, wer das ist. Du weißt schon, wer das ist, aber du hast ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Richtig, und in dem Sinne sage ich, ich weiß nicht, wer das ist, wer da dahinter steckt. Weiß denn dieser Mann überhaupt, dass er einen Sohn hat? Ja, jetzt ist natürlich der große Punkt, ne, kann ich meiner Mutter trauen? Angeblich weiß er es. Mhm. Aber du kannst deiner Mutter irgendwie nicht trauen, höre ich heraus. Weil sie nicht richtig mit offenen Karten spielt. Die hat... Bis heute nicht. Bis heute nicht. Ja, genau. Das finde ich wirklich schon sehr merkwürdig, um es mal gelinde auszudrücken, dass sie, nachdem es dann rausgekommen ist und jetzt nachdem so viele Jahre vergangen sind, dass sie dann nicht mehr endlich ihren Mund aufmacht und klar Klartext redet. Richtig, das, ja. Wie hat sich denn... Ja? Du sagst es, und genau das merkt halt an mir, ne, dass... Also das Problem, also jetzt mittlerweile, ne, nach den Jahren ist das so verfestigt, dass im Prinzip mein Vater sagt, sie ist seine große Liebe und sie hält sie, also er hält sie ihr im Prinzip, er deckt sie jetzt, den Deckmittel, und sie haben ihren Schlussstrich gefunden und sie haben ihre Einigung, und jetzt ist natürlich, ich komme da nicht mehr rein. Ach, die wollen gar nicht mehr über das Thema reden. Aber nochmal eine Frage zu deinem Vater, der nicht dein Vater ist, also zu deinem Stiefvater, sagen wir es mal so, um es jetzt klar auseinanderzuhalten. War dem denn das von Anfang an klar, dass du nicht sein Sohn bist? Ihm muss das klar gewesen sein. Meine Mutter ist gelernte Pädagogin aus dem Osten, und sie war so klar denkend, sie hat auch den Satz mir gegenüber geäußert, dass er war ihre große Liebe. Ja. Also dein Stiefvater. Mein Stiefvater war ihre große Liebe, genau. Mhm. Deswegen ist das natürlich alles für mich noch viel skurriler. Ja? Wie kann man denn mit jemandem zusammen sein, der nicht seine große Liebe ist? Das hat für mich alles noch mehr gesprengt eigentlich. Du hast das zeitlich wahrscheinlich alles zurückgerechnet. Ist deine Mutter deinem Stiefvater damals fremd gegangen? Oder ist sie schwanger, hat sie ihn schwanger kennengelernt? Es war so gewesen, meine Mutter war verheiratet, hatte schon ein Kind mit dem Mann, mit dem sie jetzt noch verheiratet ist, also mein Stiefbruder, und ist dann im Prinzip fremdgegangen und hat, also ich bin das Kuckuckskind dann, ja. Ah ja, verstehe. Hat dein Vater, dein Stiefvater dich all die Jahre, obwohl er wusste, dass du nicht sein Sohn bist, gut behandelt? Ja, in Anführungszeichen, muss ich sagen, ne? Also nach dem Moment, als er das dann wusste, ne, jetzt aus der jetzigen Sicht gesehen, muss man dann schon sagen, hat er Abstriche gemacht. Ist mir aber völlig klar. Also nachdem du das wusstest? Oder vorher schon? Wir beide im Prinzip, ne? Also du bist aufgewachsen mit einer gewissen Distanz von deinem Vater? Nee, ich bin aufgewachsen mit Glauben, dass der Vater mein Vater ist. Und hat er dich als Kind, als Jugendlicher gut behandelt? Er hat mich als... Naja gut, wir sind im Osten groß geworden, dann ja, da haben die Menschen sich auch gut behandelt. Es war nein, die Frage ist ja nur, ob der dich akzeptiert hat als Sohn. Ich habe es früh gespürt. Nee, also muss ich sagen, nein. Ich habe das schon gemerkt, dass ich nicht wirklich, er hat es auch gemerkt. Ja. Und das ist halt, das ist diese Frage, die ich mir jetzt noch stelle, mein Vater ist Diplom-Ingenieur, und er ist halt hoch studiert, und ich kann mir nicht vorstellen, ne, weil ich mein Bruder wirklich sehr abweiche. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht geahnt hat. Mhm. Ne, und dass sie beide im Prinzip das, also ich, und das ist, es schwebt bis jetzt noch, sag ich mal so. Ne. Ja. Und das, Matteo, dann wünsche ich dir aber, dass du da irgendwann nochmal richtige Klarheit bekommst und dass deine Eltern, insbesondere deine Mutter, die Zeit noch nutzt, um wirklich mal ihr Leben zu klären auch und dir alles zu sagen. Das ist dein gutes Recht, finde ich. Und das wäre auch eine Befreiung für die ganze Familie, für euch alle, wenn das alles auf den Tisch mal gelegt würde, wie es war. Das wünsche ich dir, dass das passiert und dass das kommt. Ich würde gerne den Aufruf machen, wenn jetzt hier jemand aus der Ecke Sachsen in Klitzdorf zum Beispiel zuhört. Aber das geht zu weit. Ne? Ja, das geht zu weit. Das können wir nicht mal. Das musst du intern in deiner Familie regeln kriegen. Ich denke, in meiner Familie ist es besser, wenn ich den Frieden so lasse und die sollen dann ihr Schlüssel stimmen. Ja. Dann muss man mitnehmen. Manche Sachen kann man einfach nicht mehr zurückdrehen, eigentlich. Vielleicht ergibt sich dann doch nochmal irgendwas anderes. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen und danke dir auch sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Gregor. Danke gleichfalls, Domian, und alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss, Gregor. Ciao. Und hier ist Britta, und Britta ist 48. Guten Morgen, Britta. Moin. Guten Morgen, Britta. Schockmomente. Ja, aber Gott sei Dank einer, der gut ausgegangen ist. Oh, dann erzähl mal. Kann ich mal vorabschieben. Wobei der Schockmoment an sich nicht wirklich toll war. Routineuntersuchung, Check-up 35. Ja, was haben Sie denn so für Beschwerden? Ja, also seit ich jetzt aus dem Urlaub aus der Domrep zurück bin, habe ich immer so ein bisschen rechtzeitig so Beschwerden. Ja, nee, da machen wir nicht nur Blut. Kommen Sie doch mal bitte, dann machen wir auch noch mal eben mal so eine kleine Sonografie. Ein was? Eine Sonografie. Eine Sonografie. Ultraschalluntersuchung. So, Ärztin macht Ultraschall. Ich bin so ein kleines bisschen vom Fach. Guck so mit drauf und sag, ja, jetzt finden Sie bestimmt die Flecken auf meiner Leber. Damit meine ich meine Fettleber. Also die würde mir gewichtsmäßig zustehen. Aber die Dame guckte so irritiert. Und dann sagte sie, wie Sie wissen das, einen Moment. Und dann holte sie den Kollegen. Der ultraschallte nochmal, guckte noch blöder als die Kollegin und holte den Dritten aus der Praxis. Und als der mir dann einen Kaffee angeboten hat, wusste ich, irgendwas ist jetzt hier nicht richtig. Was? Heute bitte noch zur MRT-Untersuchung. Ja, und am nächsten Morgen hatte ich Diagnose, Sie haben Leberkrebs. Ach du je. Nein, Sie haben Metastasen in der Leber. Ja. Und zwar von irgendeinem anderen Krebs. Das hat man sogar aufgrund des MRTs festgestellt. Ja, und man hat so gesagt, das sind Metastasen eines Melanoms oder eines Sarkoms. Das sind so böse Geschichten. Also Melanom ist ein schwerer Hautkrebs und das andere kenne ich nicht. Sarkom wäre Knochenkrebs. Ah, ja. Ist aber beides nicht richtig lustig. Und nach hin und her und diversen Untersuchungen und vielen betroffenen Gesichtern hat man mir gesagt, okay, in dem Stadium 6 Wochen. Ach du lieber Gott, das hat man dir da gesagt schon? Ja. Was ja eigentlich unverantwortlich ist. Ja, dann hat man mich aber noch zu 20, 30, 40 anderen Ärzten geschickt. Weil so, ne? Also man hatte nicht mal den Hauptherd diagnostiziert? Nein, den wussten wir ja nicht. Den wussten sie nicht, aber sie wussten, dass du nur noch 6 Wochen eventuell hast? Richtig. Was ist denn das für eine Ja, also, dann haben wir angefangen zu suchen. Also Hautarzt, Gynäkologe, jede Körperöffnung, die so eine Frau hat, wurde angeguckt. Darmspiegelung, Magenspiegelung, Sonografie, überall mal reinstechen, hin und wieder mal die Leber punktieren. Was für ein Sachen Stress. Gefunden, von denen habe ich vorher überhaupt nichts gewusst. Ja, Ende vom Lied war, nach 6 Wochen hat dann der Papst der Leber in Deutschland, Dr. Brölsch, kennt man auch aus der Presse, gesagt, ja, so eine junge Frau, da müssen wir jetzt mal operieren, das nützt alles gar nichts. Haben sie gemacht und festgestellt, das ist kein Krebs, das ist Leber. Wie, das ist Leber? Das heißt, das, was man da als Metastasen diagnostiziert hatte, waren Verwachsungen in der Leber? Es war ein Ultraschallphänomen, weil man es intraoperativ noch nicht mal sehen konnte. Man musste mich dann noch ein kleines Stück weiter aufschneiden. Aber du warst ja nicht nur im Ultraschall, sondern auch im MRT. In allem, was es gibt. Aber es gibt und trotzdem hat man das immer Sachen wieder als Tumor. Ich habe Sachen kennengelernt, die kennt man gar nicht. Speckt im Mehrkopfverfahren und ich bin Krankenschwester. Eigentlich sollte ich so einen Blödsinn kennen. Also, nachdem du dann bei diesem Fachmann warst und der dann so vorgegangen ist, der hat dann diagnostiziert, dass du gesund bist. Richtig. Unfassbar. Nach 6 Wochen. Lass Allerdings habe ich nach 5 Wochen, nee, ich habe nach 2 Wochen meinem damaligen Freund an der Ampel bei uns in der Stadt nach dem Weg zum Bestattungsinstitut, da habe ich meine Beerdigung bestellt, weil ich dachte, ne, komm, ist sinnvoll, bitte so, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mein Witwer werden möchte. Mensch, Britta, was für ein Stress, was für ein Horror, was für ein absoluter Horror. Ja, er hat gesagt, ja. Nach der OP habe ich gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Auflösung der Verlobung, weil die Grundlage ist weggefallen. Breta, jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Du bist. Ich sag noch eben das Happy End. Nee, du kannst, wir sind gleich raus. Du lebst, ich bin sehr froh. Ich bin froh, dass du an einen guten Fachmann geraten bist, der dich dann des Besseren belehrt hat. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Tschüss, ciao. In der Technik, Hendrik Hage. Schöne Nacht, gute Nacht. Wir sind morgen mit der freien Themenlauf wieder da. Macht's gut, ciao.